Schön, dass Sie noch mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn jetzt begrüße ich unseren zweiten Gast, Herrn Ingo Neubauer. Ihm ist das Thema unserer heutigen Sendung eher aus der Praxis bekannt. Hallo, guten Tag. Herr Neubauer, seit 3 Jahren haben Sie auf dem Bauernhof Ihrer Eltern das Sagen. In unserem Vorgespräch erwähnten Sie, dass es Ihnen ein echtes Anliegen ist, den Bauernhof nun möglichst naturnah und nachhaltig zu bewirtschaften. Was genau soll sich in der nächsten Zeit ändern? Gerade trage ich mich mit dem Gedanken, die neuen gesetzlichen Auflagen, die nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen als Kompromiss in den Gesetzestext eingeflossen sind, schon vor dem Zieljahr 2030 vollständig umzusetzen. Was genau planen Sie? Als erstes habe ich vor, ab dem nächsten Jahr den Einsatz von Pestiziden um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Davon erhoffe ich mir, den Anteil der Bioproduktion stark erhöhen zu können. Mein Ziel wäre, den kompletten Betrieb noch vor 2030 auf Biowirtschaft umzustellen. Haben Sie keine Angst vor Ertragseinbußen? Das frage ich deshalb, weil viele Landwirte die Forderungen der Bürgerinitiative als ernstzunehmende Bedrohung ihrer Existenz wahrnehmen. Haben Sie keine Bedenken, vielleicht über das Ziel hinauszuschießen? Ich überhaupt nicht, aber mein Vater, ja. Doch als ich den Hof übernehmen sollte, haben wir die Abmachung getroffen, dass er mir freie Hand lässt und daran hält er sich ganz konsequent. Aber zurück zu Ihrer Frage. Also nach meiner Einschätzung wird die Qualität der Ökoprodukte den potenziellen Ertragsverlust kompensieren. Ich will nicht die ganze Zeit unter diesem enormen Preisdruck stehen, den schon mein Vater immer beklagt hat. Und ich möchte auch nicht mein ganzes Leben der Gewinnsteigerung unterordnen. Ich denke jetzt schon viel mehr daran, auch wenn mich da viele Kollegen kopfschüttelnd belächeln, welche Welt ich meinen Kindern, die ich noch nicht habe, mal überlassen werde. Ich wünsche mir sehr, dass sie in Zukunft in einer gesünderen Umwelt aufwachsen. Würde zu dem Bild, das Sie sich da ausmalen, auch eine Sommerwiese mit Wildbienen und anderen heute bedrohten Insektenarten gehören? Ja, natürlich. Genau deshalb habe ich ja das Patenprojekt für Bienen ins Leben gerufen. Danach wollte ich Sie gerade fragen, wie sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen? Die Idee kam mir eigentlich ziemlich spontan, nachdem ich eine Reportage über die Bürgerinitiative Rettet die Bienen gesehen hatte. Da ging es unter anderem um die Forderung, dass man zwischen den Äckern einen Verbund von Biotopen schaffen sollte, sodass die Insekten sich frei zwischen den verschiedenen Lebensräumen bewegen können. Diese Forderung wurde übrigens auch in das neue Gesetz aufgenommen. Ich war von der Idee ziemlich angetan und habe mich kurzerhand entschlossen, erstmal etwa 1 Hektar meiner Äcker zu einer Bienenwiese umzuwidmen, um genügend Blumensamen und Bienenkokons zu kaufen. Habe ich ein kurzes Video gedreht und es dann über die sozialen Netzwerke mit dem Hashtag Rettet die Bienen verbreitet. Welche Botschaft wollten Sie mit Ihrem Clip vermitteln? Ich habe ganz einfach die Idee erklärt und die Leute um eine Spende von 15 oder 15 Euro gebeten. Damit haben sich die Spender sozusagen bereit erklärt, eine Patenschaft für die Wildbienen zu übernehmen. Haben sich dann auch genug Interessierte gemeldet? Zu meinem Erstaunen haben sich schon binnen 2 Wochen knapp 600 Patinnen und Paten gemeldet. Mit dem gesammelten Geld konnte ich sogar mehr Samen und Kokons kaufen, als ich unbedingt für einen ersten Anfang gebraucht hätte. Letzten Endes konnte ich auf diese Weise die Wiesenfläche sogar um weitere 5000 Quadratmeter erweitern. Wie ich gehört habe, hat das dann schnell die Runde gemacht und Sie wurden in den sozialen Medien sogar zum Bienenkönig ernannt. Oh ja, das war wirklich so. Das war lustig. Aber ganz im Ernst habe ich mich wirklich unheimlich gefreut, dass durch diese Aktion auch andere Landwirte meinem Beispiel gefolgt sind. Herr Neubauer, dann wünsche ich Ihnen auch bei Ihren künftigen Vorhaben viel Erfolg. Danke nochmal, dass Sie sich für unser Gespräch Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Allah, tschüss. Das wünsche ich Ihnen auch. Und das war auch schon der letzte Punkt unserer Sendung heute. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.